Ich habe Ihnen diese Eingabe wegen der Uhr gebracht. Hier ist sie. Ist es so richtig geschrieben, oder soll ich es noch einmal schreiben? Was? Die Eingabe? Ja, so, machen Sie sich keine Sorge. Es ist schon richtig, sagte Porfiri Petrowitsch, als hätte er Eile. Und erst nachdem er das gesagt hatte, nahm er das Schriftstück und sah es durch. Ja, es ist richtig. Mehr ist auch nicht nötig, bestätigte er noch einmal schnell und legte das Papier auf den Tisch. Nach einer Minute, als er schon von etwas anderem sprach, nahm er das Blatt wieder in die Hand und legte es auf sein Schreibpult. »Sie sagten gestern, glaube ich, Sie wünschten mich in aller Form über meine Bekanntschaft mit dieser Ermordeten zu verhören«, begann Raskolnikow von neuem. »Warum habe ich, glaube ich, gesagt?« durchfuhr es ihn. »Aber warum beunruhigt mich das denn so, dass ich dieses »glaube ich« eingeflochten habe?« überwischte sofort ein zweiter Gedanke den ersten. Und plötzlich fühlte er, dass sein Misstrauen schon bei der bloßen Berührung mit Porfiri, schon nach zwei Worten, zwei Blicken, bereits im Bruchteil einer Sekunde ins Ungeheure anschwoll und dass dies äußerst gefährlich war. Es überreizte die Nerven, steigerte die Erregung. »Was für ein Unglück! Ein Unglück! Ich werde mich wieder versprechen!« »Ja, ja, ja, ja! Aber haben Sie keine Sorge, es hat Zeit!« »Hat Zeit«, murmelte Porfiri Petrowitsch vor dem Tisch hin und her gehend, aber gleichsam ziellos. Bald eilte er zum Fenster, bald zum Schreibtisch, bald zum Pult. Bald mied er den misstrauischen Blick Raskolnikows, bald blieb er plötzlich stehen und sah ihm unverwandt geradeaus ins Gesicht. Sehr sonderbar wirkte dabei auch seine kleine, dicke und runde Gestalt, die wie ein Gummiball überall hinrollte und sofort von allen Wänden und Ecken wieder zurückschnellte. »Wir haben Zeit, haben Zeit. Rauchen Sie? Haben Sie selbst? Bitte, hier ein Zigarettchen«, fuhr er fort und reichte dem Besucher Zigaretten. »Wissen Sie, ich empfange Sie hier. Meine Wohnung beginnt erst dort, hinter der Zwischenwand. Eine freie Dienstwohnung. Ich wohne zwar vorläufig noch in meiner alten, eigenen. Man musste hier einige kleine Reparaturen vornehmen. Jetzt ist alles beinahe schon in Ordnung. Eine freie Dienstwohnung ist doch, wissen Sie, eine schöne Sache, wie? Meinen Sie nicht auch?« »Ja, eine schöne Sache«, antwortete Raskolnikow und blickte ihn fast spöttisch an.